Sie wissen von den obszönen Anrufen, die Mrs. Adams bekommt? Ja, ich habe sie zum Teil mit angehört. Mieses Zeug, widerlich und beängstigend. Seit einem Jahr bin ich verliebt. Sie hat mir wirklich angetan. Hat nie gedacht, dass es geschieht und dass es sowas geben kann. Doch seit neulich ist es anders. Sie war plötzlich nicht mehr da. Auf einmal war ich so alleine und das Verlangen war noch da. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Ich wollte es nie wieder tun. Doch jetzt schaffe ich es nicht mehr. Ich kann nichts mehr dagegen. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer dahinter stecken könnte? Nein, irgendwelche Spinner.